ein großes Land, so stark wie nie. Vor Jahren war's noch Utopie. Der Osten beherrscht von Kommunisten, Westen raften die Kapitalisten. Von einer Freiheit bringt uns nicht viel, wir sind nur Marionetten in ihrem Spiel. Sie engen uns ein mit ihren Gesetzen, man dürfte kaum atmen, um keinen zu verletzen. Das Spießertum wird hier verehrt, und wehe dem, der sich wehrt. Arbeiten, essen, schlafen gehen, sie sagen, so ist das Leben schön. Das Leben ist toll, toll. Das Leben ist fein, fein. Nur anderer Meinung darfst du nicht sein. Dann machen sie dich nieder, bis du verdirbst. Tanz mit der Gesellschaft oder du stirbst. Was ist das bloß für eine beschissene Welt? Man kriegt schon Ärger, wenn der Hund mal bellt. Leg dich bloß nicht mit den Nachbarn an, so zeigt er dir, was ein Anwalt kann. Sie erziehen ihre Kinder zu Arbeitsmaschinen, denen sich die Großen kaputt verdienen. Wie lange soll das noch so weitergehen? Wollt ihr unbedingt euren Untergang sehen? Warum wird es wohl solche Regeln geben? Die sagen euch für ein geregeltes Leben. Wirklichkeit wollen sie nur sicher gehen, dass sie auch weiterhin an der Spitze stehen. Das Leben ist toll, toll. Das Leben ist fein, fein. Nur anderer Meinung darfst du nicht sein. Dann machen sie dich nieder, bis du verdirbst. Tanz mit der Gesellschaft oder du stirbst. Das Leben ist toll, toll. Das Leben ist frei, frei. Nur anderer Meinung darfst du nicht sein. Dann machen sie dich nieder, bis du verdirbst.